Erster, das Gesetz ist nur ein Schatten von guten Dingen. Es kann Menschen nicht perfekt machen. Die Priester bringen jedes Jahr die gleichen Opfer. Zweiter, wenn die Opfer helfen würden, dann würden die Priester aufhören. Die Menschen hätten dann kein schlechtes Gewissen mehr. Dritter, aber die Opfer erinnern die Menschen jedes Jahr an ihre Sünden. Vierter, das Blut von Tieren kann Sünden nicht wegnehmen. Fünfter, deshalb sagt Christus, du wolltest keine Tieropfer. Aber du hast mir einen Körper gegeben. Sechster, Brandopfer für Sünden haben dir nicht gefallen. Siebter, dann sagte ich, ich komme, um deinen Willen zu tun, Gott. So steht es in dem Buch über mich. Achter, zuerst sagt er, du wolltest keine Opfer und Gaben. Diese Opfer fordert das Gesetz. Neunter, dann sagt er, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er beendet das Alte und beginnt das Neue. Zehnter, Gott wollte es so. Jesus Christus hat seinen Körper einmal für alle geopfert. Jetzt gehören wir zu Gott. Elfter, jeder Priester arbeitet jeden Tag. Er bringt oft die gleichen Opfer. Aber diese Opfer nehmen Sünden nie weg. Zwölfter, aber Jesus hat nur ein Opfer für Sünden gebracht. Das gilt für immer. Danach setzte er sich neben Gott. Dreizehnter, jetzt wartet er dort. Seine Feinde werden bald unter seinen Füßen liegen. Vierzehnter, mit diesem einen Opfer hat er uns für immer perfekt gemacht. Er macht uns rein. Fünfzehnter, auch der Heilige Geist sagt uns das. Er sagt zuerst, 16. Das ist die neue Abmachung mit ihnen. Ich schreibe meine Regeln in ihr Herz. Ich schreibe sie in ihren Verstand. Siebzehnter, ich werde nicht mehr an ihre Sünden denken. Ich vergesse ihre bösen Taten. Achtzehnter, wenn Gott die Sünden vergibt, braucht man keine Opfer mehr. Neunzehnter, liebe Brüder, wir können jetzt mutig zu Gott gehen. Das Blut von Jesus macht den Weg frei. Zwanzigster, er hat einen neuen und lebendigen Weg gemacht. Dieser Weg geht durch seinen Körper zu Gott. Einundzwanzigster, wir haben einen großen Priester. Er leitet das Haus von Gott. 22. Wir wollen mit einem ehrlichen Herzen zu Gott kommen. Wir glauben fest an ihn. Er macht unser Gewissen rein. 23. Wir halten fest an unserer Hoffnung. Gott ist treu. Er hält seine Versprechen. 24. Wir achten aufeinander. Wir helfen uns gegenseitig, damit wir lieben und Gutes tun. 25. Wir treffen uns regelmäßig mit anderen Christen. Wir machen uns gegenseitig Mut. Der Tag von Gott kommt bald. 26. Wir kennen die Wahrheit. Wenn wir trotzdem absichtlich sündigen, gibt es kein Opfer mehr. 27. Dann bleibt nur noch Angst vor dem Gericht. Ein heißes Feuer wird die Feinde von Gott fressen. 28. Wer das Gesetz von Mose bricht, muss sterben. Zwei oder drei Zeugen sagen dann gegen ihn aus. 29. Wer den Sohn von Gott ablehnt, wird schlimmer bestraft. Er achtet das Blut von Jesus nicht. Er beleidigt den Geist von Gott. 30. Wir kennen Gott. Er sagt, ich werde die Menschen bestrafen. Der Herr wird sein Volk richten. 31. Es ist schrecklich, wenn der lebendige Gott jemanden bestraft. 32. Erinnert euch an die Zeit nach eurer Taufe. Ihr hattet viele schwere Kämpfe und Schmerzen. 33. Manchmal haben Leute euch öffentlich beleidigt. Manchmal habt ihr anderen geholfen, die leiden mussten. 34. Ihr habt mit Gefangenen gelitten. Leute haben eure Sachen weggenommen. Ihr habt einen besseren Schatz im Himmel. 35. Werft euren Mut nicht weg. Gott wird euch reich belohnen. 36. Ihr braucht Geduld. Tut den Willen von Gott. Dann bekommt ihr, was er versprochen hat. 37. Es dauert nur noch eine ganz kurze Zeit. Dann kommt er, der kommen soll. Er wartet nicht länger. 38. Wer Gott vertraut, wird leben. Aber wer Angst hat und weggeht, gefällt Gott nicht. 39. Wir gehören nicht zu denen, die weggehen. Wir glauben fest an Gott. So retten wir unser Leben.